Schönen guten Tag, ich melde mich in Auftrag der Verbraucherzentrale. Wir führen eine statische Umfrage, dauert maximal nur eine Minute. Für die Statistik, in welchem Jahrgang sind Sie geboren? Augenblick mal, nur mal langsam. Was wollen Sie von mir? Sie haben öfters angerufen. Zeit, ich zeichne übrigens diesen Anruf auf.